egal wie lange ihr uns noch bekämpft. Wir sind hier, wir sind die Straße. Hier ist unser Revier. Hier kommen wir, ja! Und alle Gegner kommen wir zusammen und machen, was wir wollen. Wie eine Mauer und bringen jeden Stein ins Rollen. Legt euch nicht mit uns an, sonst kommen wir über dich. Eure scheiß Glänze interessieren wir nicht. In den dunklen Ecken ist an. Ist unser Revier, egal wie lange ihr uns noch bekämpft. Wir sind hier, wir sind die Straße. Hier ist unser Revier, nach der Straße. Das sind wir sind die Straße. Hier ist unser Revier. Wir kommen wieder. Wir lachen über euch. Ey, ihr Pisser, hier sind wir. Wir sind die Straße. Hier ist unser Revier. Nach der Straße. Das sind wir. Wir sind die Straße. Hier ist unser Revier. Hier kommen wir. So Leute, alles hat ein Ende und jetzt kommt das letzte Lied des Abends.